1. Solus billig die Hinrichtung des Stephanus, und an diesem Tag begann ein intensive Verfolgung der Gemeinde in Jerusalem, soda sich el Gläubigen, außer den Aposteln, in die Region in Judas und Samarias zerstruten. 2. From Manna bestatteten Stephanus und hielten ein gross Totenklage für in AB. 3. Solus hingen zerstort die Gemeinde systematisch, indem in Hauser eindrang, Manna und Frauen gewaltsam fortschleppte und seins Gefängnis bracht. 4. Die zerstruten Gläubigen zogen jedoch umher und verkündeten debi die frohe Botschaft des Wortes Gottes. 5. Philippus begab sich daraufhin in ein Stadt Samarias und verkündet dort den Menschen Christus. 6. Die Menschenmensch hort Philippus aufmerksam zu und schenkte seinen Worten einmütig Glauben, das ie so will sein predigt als auch die von im Volbrachten sachen sahen. 7. Den aus weilen besessenen Führen unrein Geister im IT Lortum geschrei aus, und zahlreich galant so gicht Krankwerden geheilt. 8. In dieser Stadt herrschte daraufhin gross Freud. 9. Zuvor lebte jedoch in dieser Stadt ein Mann namen Simon, der Zauberei praktizierten die Bevölkerung Samarias werfet, in dem behauptet, osei ein beduten Person lichkiet. 10. Al, so will einfach Lutals auch angesehen Bürger, folgten ihm und sagten, dieser Mann ist die gross Kraft Gottes. 11. Sie waren im Ergeben, weil sie über einen langen Zeitraum hinweg mit seinen Zaubereien getauscht hat. 12. Als sie jedoch Philippus Glauben schenkten, der ihnen die frohe Botschaft vom Reich Gottes und vom Namen Jesu Christi verkündet, ließen sich Männer und Frauen taufen. 13. Auch Simon Word Glaubig, ließ sich taufen und schloss sich Philippusen, wo bei o über die großen Zeichen und Wunder, die geschahen, staunte. 14. Als die Apostel in Jerusalem horten, das Samaria das Wort Gottes angenommen hat, entsandten sie Petrus und Johannes Dorthing. 15. Dies begaben sich nach Samaria und beteten für die Gläubigen, damit sie den Heiligen Geist empfingen. 16. Denn der Heilige Geist war noch auf keinen von ihnen herabgekommen, sie waren lediglich auf den Namen des Herrn Jesus getauft worden. 17. Daraufhin legten die Apostel ihnen die Hand auf, und die Gläubigen empfingen den Heiligen Geist. 18. Al Simon jedoch sah, dass der Heilige Geist durch die Hand auflegung der Apostel verlihen word, botte ihnen gelden. 19. Sagt, verleit auch mir dies macht, damit jeder, dmich die Hand auflege, den Heiligen Geist empfangt. 20. Petrus erwidet im jedoch, dein Geld soll mit dir zu grund gehen, weil du dachtest, die Gabe Gottes mit Geld erwerben zu können. 21. Du hast weder Anteil noch anrechten dieser Sache, denn dein Herz ist vor Gott nicht aufrichtig. 22. Beruh daher dies dein Bosheit und biet zum Herrn, ob dir dieser Gedank deines Herzens verge ben werden kann. 23. Den ich sehe dich gefangen in der Bitterkeit der Bosheit und in den Fesseln der Ungerechtigkeit. 24. Simon antwortet darauf, betet erfirm mich zum Herrn, damit nichts von dem, was er gesagt hat, über mich kommt. 25. Nachdem Petrus und Johannes das Wort des Herrn besuten verkündet hatten, kehrten sie nach Jerusalem zurück, unterwegs verkündeten sie die frohe Botschaft auch in weilen Dörfern der Samariter. 26. Ein Engel des Herrn sprach jedoch zu Philippus, steh auf und begib dich gegen Mittag auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza führt, dieser ist ein Sam. 27. Philippus stand auf und machte sich auf den Weg. Dort traf auf einen Äthiopier, einen Eunuchen und hohen Beamten der äthiopischen Königin Kandake, der für ihren gesamten Staatsschatz während wörtlich war und zur Anbetung nach Jerusalem gekommen war. 28. Auf dem Rückweg saß nun in seinem Wagen und las aus dem Propheten Jesaja. 29. Der Geist Gott sprach zu Philippus, geh hin und schließ dich diesem Wagenen. 30. Als Philippus hinzu lief, horte den Äthiopier aus dem Propheten Jesaja lesen und fragte in, was des du auch, was du liest. 31. Der Äthiopier erwidert, why konnte ich das verstehen, wenn mich niemand anleitet. Daraufhin bat er Philippus, in seinen Wagen zu stagen und sich zu ihm zu setzen. 32. Der Abschnitt der Schrift, denn alas, lautet, wie ein Schafwort zur Schlachtung geführt und wie ein Lammstamm vor seinem Scherer ist, so oft net er seinen Mund nicht. 33. Durch sein unerdrigung Wort im das Recht verwirrt, wer kann sein Nachkommen beschreiben? Denn sein Leben Wort von der oder Genemen. 34. Der Eunuch wante sich in Philippus und fragte, ich bitte dich, von wem spricht der Prophet hier? Von sich selbst oder von jemand anderem. 35. Philippus begann daraufhin zu sprechen und erklärt ihm, ausgehen von diesem Schriftabschnitt, die frohe Botschaft von Jesus. 36. Warend sie ihren Weg fortsetzten, kamen sie in ein Gewasser, und der Eunuch sagt, sei, hier ist Wasser. Was hindert mich daran, getauft zu werden? 37. Philippus erwidert ihm, wenn du von ganzem Herzen glaubst, ist es dir erlaubt. Der Eunuch antwortet, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. 38. Daraufhin ließ der Eunuch den Wagen anhalten, und so wohl Philippus als auch der Eunuch stiegen am Wasser hinab, wo Philippus in Tofte. 39. Als sie aus dem Wasser heraufgestiegen waren, entrug der Geist des Herrn Philippus, so dass der Eunuch ihn nicht mehr sah. Dieser setzte daraufhin seinen Weg mit großer Freude fort. 40. Philippus fand sich jedoch in Ashdod wieder, zog von dort aus her und verkündete die frohe Botschaft in allen Städten, bis schließlich Caesarea erreicht.